Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Vielen Dank auch für die Einladung zu dieser Tagung. Ich finde es sehr erfreulich und sehr wichtig, dass dieses insgesamt ja doch wenig bearbeitete Thema Vormärz, junges Deutschland, hier mal bearbeitet wird. Mein Vortrag steht an erster Stelle, wohl weil auch Hegel im Titel steht. Eigentlich ist es ja sozusagen chronologisch nach dem folgenden Vortrag angesiedelt, weil Marx ja 1843, und das steht im Mittelpunkt, schon auf Feuerbach zurückblickt. Gleichwohl. Die Parole von der Verwirklichung der Philosophie gilt als die Parole der junghegelianischen Bewegung im Vormärz. Sie ist indessen bereits von Hegel ausgegeben worden. Schon der junge Hegel war, wenn man so sagen darf, Jungkantianer, wie es etwa in Hegels Brief an Schelling vom April 1795 zum Ausdruck kommt, wonach die Prinzipien einer Revolution in Deutschland im kantischen System vorhanden seien und nur nötig haben, allgemein bearbeitet, auf alles bisherige Wissen angewendet zu werden. Und 1808 schrieb Hegel an Niethammer: Ist erst das Reich der Vorstellung revolutioniert, so hält die Wirklichkeit nicht aus. Das gilt auch später noch im Blick auf die Weltgeschichte als Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Hegel unterscheidet das Aufgehen dieses Prinzips der Freiheit, welches ihm zufolge zuerst im Christentum erfolgt, einerseits, und die weitere Aufgabe, dieses Prinzip auch in das weltliche Wesen einzubilden, andererseits, was, so fügt er hinzu, eine schwere, lange Arbeit der Bildung erfordert. Religionsphilosophisch entspricht dem die Realisierung des Geistigen der Gemeinde zur allgemeinen Wirklichkeit, so Hegels Worte, welche eine entwickelte Weltlichkeit einschließt. Hierin liegt wenigstens das nach Walter Jeschke beharrlich ignorierte Modell der junghegelianischen Diskurse über das Weltlichwerden und die Verwirklichung der Philosophie bereits vor. Also das Losungswort Verwirklichung der Philosophie ist eigentlich von Hegel. Im gesellschaftlich-politischen Epochenumbruch, wie er sich im Vormärz abzeichnete und als solcher zunehmend empfunden und reflektiert wurde, wurde auch der Bruch mit der bisherigen Philosophie inszeniert. Die von Feuerbach proklamierte Notwendigkeit einer Veränderung bzw. Reformation der Philosophie vollzog diesen Bruch dann bewusst. Damit brach aber auch die immanente Auseinandersetzung mit der klassischen deutschen Philosophie ab, die allenfalls noch selektiv in den Blick kam, weil sie einer zu überwindenden Vergangenheit zugeschlagen wurde. Zu den wenigen Ausnahmen gehört Karl Heinrich Marx. In der Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie heißt es, und durchaus programmatisch, Zitat: Mit Recht fordert die praktische politische Partei die Negation der Philosophie. Ihr Unrecht besteht nicht in der Forderung, sondern dem Stehenbleiben bei der Forderung, die sie ernstlich weder vollzieht noch vollziehen kann. Sie glaubt, jene Negation dadurch zu vollbringen, dass sie der Philosophie den Rücken kehrt und abgewandten Hauptes einige ärgerliche und banale Phrasen über sie hermurmelt. Der Hegelsche Gestus dieser Stelle ist unüberhörbar. Negation muss, wie bei Hegel, bestimmte Negation basierend auf immanenter Kritik sein, eine Kritik, die sich im Umkreis der Stärke des Kritisierten stellt. Hiermit hatte Marx Erfahrung, denn das Unzureichende einer abstrakten äußerlichen Negation der Hegelschen Philosophie hatte ihn zuerst zur Hegelschen Schule geführt. Als Marx im Oktober 1836 nach Berlin kam, hatte er, wie er schreibt, Fragmente der Hegelschen Philosophie gelesen, deren groteske Felsenmelodie mir nicht behagte. Das ist dieser berühmte Bekenntnisbrief an den Vater. Um Hegel zu entgehen, den er im Umkreis des junghegelianischen Doktorclubs inzwischen studiert hatte, verfasste Marx nach eigenen Angaben einen umfangreichen Dialog mit dem Titel »Kleantes oder vom Ausgangspunkt und notwendigen Fortgang der Philosophie«. Aber, so Marx, Zitat, »mein letzter Satz war der Anfang des Hegelschen Systems«. Und diese Arbeit, wozu ich mit Naturwissenschaft, Schelling, Geschichte einigermaßen mich bekannt gemacht, die mir unendliches Kopfbrechen verursacht und so geschrieben ist, da sie eigentlich eine neue Logik sein sollte, dass ich jetzt selbst mich kaum wieder hineindenken kann, dies mein liebstes Kind, bei Mondschein gehegt, trägt mich wie eine falsche Sirene dem Feind in den Arm. Der Feind ist Hegel. Marx wurde Hegelianer wider Willen. Zitat, immer fester kettete ich mich an die jetzige Weltphilosophie, der ich zu entrinnen gedacht. Als angehender Jurist interessierte sich der junge Marx vor allem für Hegels Rechtsphilosophie. Hier stieß er, auch durch sein politisch-gesellschaftliches Engagement, sehr schnell auf das Problem, wie weit der Staat als politisches Gemeinwesen überhaupt sein Gravitationszentrum in sich habe und überhaupt noch in der Lage sei, die Sphären der bürgerlichen Gesellschaft in sich zu integrieren. Schon Hegel, der bekanntlich bürgerliche Gesellschaft und Staat erstmals theoretisch eindeutig getrennt hatte, war sich dessen nicht mehr sicher gewesen. Er erkannte die in sich maßlose Bewegung der bürgerlichen Ökonomie, die eine Bedrohung für das sittlich-rechtliche Gemeinwesen darstellte, indem sie die Tendenz hatte, sich und damit partikularen Interessen der Privateigentümer die Allgemeinheit des Staates zu unterwerfen. Aufgabe des Staates war es für Hegel daher, die bürgerliche Gesellschaft als ein negatives, auch negativ zu behandeln, wie es bereits im Jenaer Naturrechtsaufsatz heißt. Marx sieht die Möglichkeit dazu durch die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft zunehmend in Frage gestellt. Der Staat, so führt er in einem Brief an Arnold Ruge vom Mai 1843 aus, sei nicht mehr allein auf seiner eigenen Basis, das heißt politisch, zu reformieren, denn, Zitat, das System des Erwerbs und Handels, des Besitzes und der Ausbeutung der Menschen führt zu einem Bruch innerhalb der jetzigen Gesellschaft, den das alte System nicht zu heilen vermag. Vor allem diese Erkenntnis nötigt schließlich zu einer erneuten Auseinandersetzung mit Hegels Rechtsphilosophie, die Marx in seinem Kreuznacher Manuskript von 1843 unternimmt. Mit dieser Kritik des hegelschen Staatsrechts, wie der redaktionelle Titel lautet, möchte ich mich im Folgenden näher befassen, denn nach meiner Überzeugung ist dies der entscheidende Text für das Verständnis der Hegel-Kritik nicht nur des frühen Marx. Vielmehr lassen sich die Linien bis in die späten Texte hinein auszeichnen und demgegenüber sind die Pariser Manuskripte von 1844 nach meiner Auffassung bloße Episode. Der überlieferte Text, dem ein verloren gegangenes Manuskript von 1842 vorangeht, ist offenbar fragmentarisch. Er bezieht sich auf Hegels Theorie des inneren Staatsrechts, jedoch unter der weitergehenden Perspektive des Verhältnisses zum Privatrecht und damit zur Sphäre der bürgerlichen Gesellschaft und vor allem zum System der Bedürfnisse, also der Ökonomie. Der Text stellt einen fortlaufenden kritischen Kommentar zu Hegel dar und setzt ein mit dem Paragraphen 261 der Rechtsphilosophie, in dem es heißt, dass der Staat, Zitat, also Hegel Zitat, gegen die Sphären des Privatrechts und Privatwohls der Familie und der bürgerlichen Gesellschaft einerseits eine äußerliche Notwendigkeit und ihre höhere Macht, andererseits jedoch ihr immanenter Zweck sei und seine Stärke in der Einheit seines allgemeinen Endzwecks und des besonderen Interesses der Individuen habe. In seinem Kommentar stellt Marx klar, dass es sich im Blick auf die Äußerlichkeit nicht um eine zufällige empirische Kollision handelt, sondern dass es um das, Zitat, wesentliche Verhältnis dieser Sphären geht. Und darin erblickt Marx eine ungelöste Antinomie. Einerseits äußerliche Notwendigkeit, andererseits immanenter Zweck. Tatsächlich ist die Äußerlichkeit, von der Hegel spricht, auch Ausdruck dessen, dass die bürgerliche Gesellschaft mit dem System der Bedürfnisse in sich noch einmal eine naturhafte Sphäre ausbildet, die als solche nach Hegels eigener Logik unter der Form des Andersseins, des Negativen bzw. der Äußerlichkeit steht. Die Staatsökonomie ist nach Hegel ein Verstandessystem, das in Analogie zum Planetensystem steht, und somit etwas wie eine durch den objektiven Geist erzeugte Natürlichkeit darstellt. Sie bleibt als natürlich in Äußerlichkeit gegenüber dem Staat als der Wirklichkeit der Idee im Sittlichen, denn Natur überhaupt ist nach Hegel der Idee äußerlich. Andererseits ist diese Sphäre entelechetisch auf den Staat bezogen, ohne dass dieser sie im hegelschen Sinne aufheben könnte, weshalb es ja auch ihre institutionellen Einhegung durch Kooperationen und dergleichen und ihrer Bändigung durch das politische Gemeinwesen bedarf. Der folgende Paragraph 262 der Grundlinien der Philosophie des Rechts versucht, die von Marx, wie mir scheint, zu Recht kritisierte Antinomie dadurch zu entschärfen, dass Familie und bürgerliche Gesellschaft als Sphären der Endlichkeit bestimmt werden, in die sich der Geist, also die wirkliche Idee, unterscheidet, Zitat, jetzt wieder Hegel, um aus ihrer Idealität für sich unendlicher wirklicher Geist zu sein. Marx erblickt hierin einen, wie er sagt, logischen, pantheistischen Mystizismus, weil die wirkliche Idee qua Staat hier so dargestellt wird, Zitat, als ob sie nach einem bestimmten Prinzip und zu bestimmter Absicht handle, also als ob sie ein Subjekt sei. Das wirkliche Verhältnis von Staat auf der einen sowie Familie und bürgerliche Gesellschaft auf der anderen Seite werde somit zur bloßen Erscheinung einer Selbstvermittlung des Staates als sittlicher Idee. Das, Zitat, wirkliche Verhältnis wird von der Spekulation als Erscheinung, als Phänomen ausgesprochen. Die Wirklichkeit wird nicht als sie selbst, sondern als eine andere Wirklichkeit ausgesprochen. Die Idee wird versubjektiviert und das wirkliche Verhältnis von Familie und bürgerlicher Gesellschaft zum Staat wird als ihre innere, imaginäre Tätigkeit gefasst. Wenn aber die Idee versubjektiviert wird, werden hier die wirklichen Subjekte zu unwirklichen, anderes bedeutenden, objektiven Momenten der Idee. Soweit Marx. Eine kleine Nebenbemerkung, also diese Emphase auf dem Wirklichen, die bei den Junghegelianern verbreitet ist, meint natürlich also hier eher das, was Hegel Realität nennt, im Unterschied zur Wirklichkeit. Wirklichkeit ist sozusagen Übereinstimmung von Begriff und Realität. Hier ist einfach Realität im Sinne empirischer Realität gemeint. Ohne Zweifel zitiert Marx hier die Feuerbachsche Grundfigur der Religions- und Hegelkritik, die Vertauschung von Subjekt und Prädikat. Das Sein werde zum Prädikat eines imaginären Subjekts gemacht, der Idee oder Gottes. Marx gibt dem jedoch noch eine zusätzliche Pointe, die sich an der zitierten Stelle bereits andeutet, wenn es heißt, Zitat, die gewöhnliche Empirie hat nicht ihren eigenen Geist, sondern einen Fremden zum Geist, wogegen die wirkliche Idee nicht eine aus ihr selbst entwickelte Wirklichkeit, sondern die gewöhnliche Empirie zum Dasein hat. Der erste Halbsatz bezieht sich noch einmal auf das Vertauschungstheorem, also die gewöhnliche Empirie hat nicht ihren eigenen Geist, sondern einen Fremden zum Geist. Der zweite Halbsatz aber sagt etwas Weitergehendes. Wenn das Dasein zum Prädikat eines imaginären Subjekts gemacht und damit mystifiziert wird, dann hat das, was Marx die wirkliche Idee nennt, im Gegenzug gar keine eigene, ihr entsprechende Wirklichkeit, sondern sie wird unkritisch auf die vorhandene Empirie bezogen. Die spekulative Mystifizierung ist zugleich platter Empirismus, der die Wirklichkeit so nimmt, wie sie sich unmittelbar darbietet. Hegel, so heißt es später bei Marx, nehme, Zitat, unkritischerweise eine empirische Existenz als die wirkliche Wahrheit der Idee, denn es handelt sich nicht davon, die empirische Existenz zu ihrer Wahrheit, sondern die Wahrheit zu einer empirischen Existenz zu bringen, und da wird denn die zunächst liegende als ein reales Moment der Idee entwickelt. Zusammenfassend nennt Marx dies ein notwendiges Umschlagen von Empirie in Spekulation und von Spekulation in Empirie. Notwendig ist dieser Umschlag deshalb, weil Marx, ebenso wie Hegel, nicht Empirist ist. Trotz des wenig später in der deutschen Ideologie gepflegten plakativen Anklangs an den Empirismus. Das heißt, die erscheinende Wirklichkeit, das gewöhnliche empirische Dasein, ist nur die Oberfläche von Strukturen und Prozessen, die an ihr selbst nicht unmittelbar ablesbar sind. Also Marx ist, wenn man will, Essentialist. Noch im Manuskript zum dritten Band des Kapital heißt es in diesem Sinne, Zitat, alle Wissenschaft wäre überflüssig, wenn die Erscheinungsformen das Wesen der Dinge unmittelbar zusammenfielen. Das Wesen entspricht dem, was Marx 1843 den eigenen Geist der Empirie nennt, der durch einen fremden Geist, die wirkliche Idee im Sinne Hegels, substituiert werde. In der Gegenüberstellung des eigenen und des Fremden verliert die Rede vom Geist ihren pejorativen Charakter. Es ist ja tatsächlich so etwas wie Geist oder Idee, was hinter der sinnlich erfahrbaren erscheinenden Wirklichkeit liegt und diese bedingt. Im Kapital sind dies eben gesellschaftliche Verhältnisse, die ja nun gerade keine Dinge sind. Die Aufgabe besteht also darin, kritisch den oberflächlichen Schein der erscheinenden Wirklichkeit zu durchdringen, um die wesentlichen Verhältnisse freizulegen, die ihn bestimmen, eben den eigenen Geist. Hegelsch gesprochen handelt es sich um die immanente Reflexion der Empirie. Wird dagegen die Empirie einem fremden Geist untergeordnet, so wird ihr eigener Geist notwendig verfehlt und mit ihr die Kritik des Scheins der Erscheinung. Hegelsch gesprochen handelt es sich um eine äußerliche Reflexion der Empirie, die das unmittelbare Gegebensein ihres Objekts unangetastet lässt. Das, was Hegel die wirkliche Idee nennt, hier also der Staat als Wirklichkeit der Idee im Sittlichen, wird damit im Gegenzug entwirklicht. Diese Idee hat keine eigene, ihr gemäße Wirklichkeit, sondern nur die ihr äußerliche, unkritisch übernommene Empirie als Substitut dieser Wirklichkeit. Der von Marx diagnostizierte notwendige Umschlag von Spekulation in Empirie und umgekehrt hat noch eine weitere Pointe, die, wenn ich es recht sehe, bei Marx nicht weiter behandelt wird, da er sich auf die Kritik des hegelschen spekulativen Denkens konzentriert. Die Empirie, die als solche unkritisch hingenommen wird, wird dabei durch zumeist ebenso unausgewiesene Hintergrundannahmen über die Natur der erscheinenden Wirklichkeit interpretiert. Also durch das, was Hegel eine veritable Verstandesmetaphysik nennen würde und was Marx später im Kapital tatsächlich auch als Metaphysik der politischen Ökonomie bezeichnet hat, die Wesen und Erscheinung unmittelbar kongruent zu machen versuche. Also das findet sich in den Theorien über den Mehrwert und dass John Stuart Mill der Hauptexponent und die Kritik dort ist ganz hegelsch. Nicht? Es geht um die Verstandesmetaphysik, die sozusagen Identitäten als Entitäten statuiert und sozusagen mit der formalen Logik eine naive Ontologie verbindet. Im Kreuznacher Manuskript von 1843 erhebt Marx gegen Hegel den Vorwurf des Dualismus als Konsequenz des Umschlagens von Spekulation in Empirie und umgekehrt. Dies folgt schon aus der Äußerlichkeit der Reflexion, welche dem von Marx kritisierten spekulativen Denken eignet. Aber auch hier ergibt sich eine Pointe, die über Feuerbachs Hegel-Kritik hinausgeht. Feuerbach wollte das sinnliche Bewusstsein vor Hegels Dialektik der sinnlichen Gewissheit dadurch retten, dass er das einzelne Sein zu einem Unsagbaren erklärte, während Marx keinen Anstand daran nimmt, dass das Einzelne im logischen Prädikat als Allgemeines auch ausgesprochen wird. Das Wesen der sinnlich erscheinenden Wirklichkeit ist für Marx ein Allgemeines, aber die allgemeinen Bestimmungen haben keinen anderen Träger, kein anderes Subjekt, im Sinne von Subjektum, Hypokämenon, als das Einzelne. Zitat: Eben weil Hegel von den Prädikaten der allgemeinen Bestimmung statt von dem reellen Eins, Hypokämenon, Subjekt ausgeht und doch ein Träger dieser Bestimmung da sein muss, wird die mystische Idee dieser Träger. Es ist dies der Dualismus, dass Hegel das Allgemeine nicht als das wirkliche Wesen des wirklich Endlichen, das ist existierenden Bestimmten betrachtet oder das wirkliche Eins nicht als das wahre Subjekt des Unendlichen. Also das Allgemeine ist, für Marx nochmal unterstrichen, das wirkliche Wesen des wirklich Endlichen. Man muss sich die Konsequenz dieser Kritik klar machen. Marx insistiert nicht auf der Einzelheit bzw. Endlichkeit des Existierenden als solchen. Das heißt, er verbindet damit nicht eine ontologische Annahme über die Beschaffenheit der erscheinenden Wirklichkeit. Vielmehr, das Allgemeine gilt Marx als das wirkliche Wesen, was dann auch bedeuten muss, das Einzelne ist, wesentlich betrachtet, Moment eines Allgemeinen. Das klingt eher orthodox hegelianisch als feuerbachsch. Allerdings, Marx macht einen Vorbehalt, wenn auch nur einen einzigen. Träger der allgemeinen Bestimmung sind nicht sie selbst, sondern die realen Subjekte, Subjekt im Sinne des Hypokämenon. Man könnte die hier dargelegten Zusammenhänge noch durch zahlreiche andere Stellen des Manuskripts belegen. Wichtiger erscheint mir jedoch, auf die Konsequenzen hinzuweisen, die Marx im Blick auf die hegelsche Logik andeutet. Seine Intuition, denn wirklich ausgeführt ist diese Kritik nicht, scheint die zu sein, dass das Wesen nichts anderes ist als die Totalität der Erscheinungen und dass es nicht wiederum zu einem Subjekt substantialisiert werden darf. Damit entfällt die Möglichkeit, reale Gegensätze von vornherein im Lichte der Selbstunterscheidung einer als Subjekt bestimmten Idee zu versöhnen, wie es in dem eingangs zitierten Verhältnis des Staates zu den Sphären der Familie und der bürgerlichen Gesellschaft der Fall war. Die Strukturen der erscheinenden Wirklichkeit sind nicht als reine Selbstbezüglichkeit eines Subjekts zu rekonstruieren, vielmehr gibt es in der erscheinenden Wirklichkeit Gegensatzbeziehungen, die sich nicht in eine solche Selbstbeziehung überführen lassen, das heißt, die sich nicht auf ein Wesen reduzieren lassen. Zitat: Wirkliche Extreme können nicht miteinander vermittelt werden, eben weil sie wirkliche Extreme sind, aber sie bedürfen auch keiner Vermittlung, denn sie sind entgegengesetzten Wesens. Sie haben nichts miteinander gemein, sie verlangen einander nicht, sie ergänzen einander nicht. Das eine hat nicht in seinem eigenen Schoß die Sehnsucht, das Bedürfnis, die Antizipation des anderen. Was bedeutet das nun im Verhältnis zur Wissenschaft der Logik? Im Zusammenhang mit der zitierten Stelle heißt es, Zitat: Wenn aber Hegel Allgemeinheit und Einzelheit, die abstrakten Momente des Schlusses, als wirkliche Gegensätze behandelt, so ist das eben der Grunddualismus seiner Logik. Das Weitere hierüber gehört in die Kritik der hegelschen Logik. Diese Bemerkung bezieht sich auf das Verhältnis von Monarch, empirische Einzelheit, und bürgerlicher Gesellschaft, empirische Allgemeinheit. Die Vermittlung dieser Extreme, es ist die durch die ganze Rechtsphilosophie fortgeschleppte Aufgabe, Staat und bürgerliche Gesellschaft zu versöhnen. Diese Vermittlung kann nur dann gelingen, wenn die Extreme als Selbstunterscheidung eines Allgemeinen der Idee aufgefasst werden können. Also eines Allgemeinen, was noch über der empirischen Allgemeinheit, nicht der bürgerlichen Gesellschaft steht. Nun ist das eine Extrem aber für Marx schon ein Allgemeines, aber nicht für den Monarchen. Und dieser ist zwar Einzelheit, aber nicht für die bürgerliche Gesellschaft, für die er das Prinzip des Staates repräsentiert. Auf der empirischen Ebene kommt somit die Vermittlung nicht zustande, nach Marx, sondern nur in der Wissenschaft der Logik, wo Hegel, so Marx, diese Vermittlung, Zitat, zugleich als spekulatives Mysterium der Logik, als das vernünftige Verhältnis, als den Vernunftschluss bezeichnet. Marx spielt hier darauf an, dass Hegel in seiner Theorie des Vernunftschlusses die Extreme, also das Einzelne und das Allgemeine, mit dem Medius Terminus, hier dem Besonderen, letztlich identisch werden lässt. Zitat aus der Wissenschaft der Logik: Die Extreme im Unterschiede von dieser Mitte sind nur als ein Gesetzsein, dem keine eigentümliche Bestimmtheit gegen die Mitte mehr zukommt. Nicht? Das ist eben der Vernunftschluss, da sind alle Terme, alle drei Glieder austauschbar. Jedes Glied kann an jeder beliebigen Stelle stehen, als Extrem, aber auch in der Mitte. Der Grunddualismus der Logik besteht somit nicht darin, dass die Logik in sich dualistisch verfasst sei, sondern darin, dass sie sich als immer schon vollzogene Vermittlung gegenüber der empirischen Realität präsentiert, die sie im Lichte des logischen Begriffs konkreter Allgemeinheit reflektiert, nach Marx Auffassung aber nur äußerlich reflektiert. Hier sind wir wieder bei der Verkehrung, dem Mystizismus, dem Dualismus. Zitat: Der konkrete Inhalt, die wirkliche Bestimmung erscheint als formell, die ganz abstrakte Formbestimmung erscheint als der konkrete Inhalt. Nicht die Rechtsphilosophie, sondern die Logik ist das wahre Interesse. Nicht die Logik der Sache, sondern die Sache der Logik ist das philosophische Moment. Also der Dualismus besteht genau zwischen der Sache der Logik und der Logik der Sache. Das ist Marx' These. Die realphilosophische Vermittlung wirklicher Extreme, das heißt solcher, die nicht in einer selbstbezüglichen Struktur aufgehoben werden können, werde daher über die inadäquate logische Form des Vernunftschlusses konstruiert. Dies führt zu einem Auseinandertreten von Wesen, in dem Falle Vernunftschluss, und erscheinender Wirklichkeit, realer Gegensatz, also das empirische Verhältnis empirischer Allgemeinheit und empirischer Einzelheit, Monarch und bürgerliche Gesellschaft. Anders gesagt, die Wissenschaft der Logik hat für Marx entgegen ihrem Anspruch, die Formen, unter denen die erscheinende Wirklichkeit begrifflich zu fassen ist, diese gar nicht entwickelt, sondern einen Zusammenhang von reinen Denkbestimmungen, der nicht der Zusammenhang der erscheinenden Wirklichkeit ist. Die dialektische Methode kann daher nicht darin bestehen, dass der Begriff sich in der Realität wiederfindet, wie Hegel es meint, wenn er schreibt, das ist am Schluss der Logik, nicht bezogen auf die absolute Idee, die Methode, also die absolute Methode, sei, Zitat, die einzige und absolute Kraft der Vernunft nicht nur, sondern auch ihr höchster und einziger Trieb, durch sich selbst in allem sich selbst zu finden und zu erkennen. Dem hält Marx entgegen, nicht, das ist prononciert gegen diesen Schluss bei Hegel gesagt, das Begreifen besteht nicht, wie Hegel meint, darin, die Bestimmung des logischen Begriffs überall wiederzuerkennen, sondern die eigentümliche Logik des eigentümlichen Gegenstandes zu fassen. Damit ist ein empirisch-wissenschaftliches orientiertes Programm bezeichnet, das Marx auch zeitlebens weiter verfolgt, wobei er sich jedoch nicht abstrakt von der Philosophie verabschiedet. Zunächst, er bewegt sich dabei grundsätzlich im Rahmen der Hegelschen Rechtsphilosophie. Es geht um die innere Logik der bürgerlichen Gesellschaft und speziell der Sphäre der Ökonomie. Dies ist Gegenstand der drei Bände des Kapitals, zu denen noch weitere, unter anderem über Grundeigentum und Lohnarbeit, treten sollten. Nach einem maßgebend bleibenden Entwurf von 1858 sollten dann noch Bücher folgen, viertens vom Staat, fünftens internationaler Handel, sechstens Weltmarkt. Dieses Projekt entwickelt ganz offenkundig den Zusammenhang von bürgerlicher Gesellschaft und Staat, also der letzten beiden Kategorien der Hegelschen Theorie der Sittlichkeit im Rahmen des objektiven Geistes, einschließlich der Weltgeschichte, hier internationaler Handel und Weltmarkt. Das heißt, das Marxsche Projekt bezieht sich thematisch weiterhin auf einen Abschnitt der Hegelschen Geistesphilosophie als Realphilosophie und arbeitet sich offen oder versteckt an der Problematik ab, die Marx 1843 dort identifiziert hatte. Sodann, Marx nimmt dabei, wie bekannt, auch affirmativ Bezug auf Hegels Wissenschaft der Logik. Das ist der Unterschied zu 1843, die er jetzt positiv heranzieht, gerade um die eigentümliche Logik eines eigentümlichen Gegenstandes zu klären. Hegels Dialektik ist jetzt nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr nur das Geld des Geistes, sondern gilt Marx als das letzte Wort aller Philosophie. Das ist, darauf muss ich nochmal hinweisen, weil es ja auch schon zitiert worden ist, das ist natürlich doppeldeutig, nicht? Es ist sozusagen das letzte Wort aller Philosophie. Kann man sagen, gut, wir sind hinter der Philosophie, das ist Marx auch, indem er sozusagen auf empirische Wissenschaften orientiert, aber es ist auch das letzte Wort, was die Philosophie vielleicht sachhaltig zu sagen hat. Also ein Wort, hinter das man nicht zurückgehen darf, das ist auch gemeint, glaube ich. Marx bekundet sogar große Lust, in zwei oder drei Druckbogen das Rationelle an der Methode, die Hegel entdeckt, aber zugleich mystifiziert hat, dem gemeinen Menschenverstand zugänglich zu machen. Hierzu ist bekanntlich trotz wiederholter Ankündigungen nicht gekommen. Und schließlich, die Kritik an der Hegelschen Mystifikation bleibt, und so heißt es noch im Kapital, Zitat, die Mystifikation, welche die Dialektik in Hegels Händen erleidet, verhindert in keiner Weise, dass er ihre allgemeinen Bewegungsformen zuerst in umfassender und bewusster Weise dargestellt hat. Wie 1843 besteht die Mystifikation darin, dass eine Vertauschung von Subjekt und Prädikat eintritt. Zitat, für Hegel ist der Denkprozess, den er sogar unter dem Namen Idee in ein selbstständiges Subjekt verwandelt, der Demiurg des Wirklichen, das nur seine äußere Erscheinung bildet. Bei mir ist umgekehrt das Ideelle nichts anderes als das im Menschenkopf umgesetzte und übersetzte Materielle. Dazu noch eine kleine Nebenbemerkung. Marx schreibt Demiurg des Wirklichen. Das ist sozusagen der Handwerkergott etwa in Platons Timaios. Also ein Gott, sozusagen, der die Idee, also hier bei Hegel die Idee ist, die aber sozusagen die empirische Realität vor sich hat. Ja, es ist keine Creatio ex nihilo, nicht, das steht hier nicht, sondern es ist die Umformung eines Gegebenen. Das ist sozusagen Marx' Ansicht der Hegelschen Philosophie. Nicht? Sie versucht eine Erklärung, unternimmt aber eine mystifizierende Umformung der Wirklichkeit. Bestreitet ihr nicht den Realitätsbezug. Er sagt nur, da gibt es einen Defekt drin. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil ja Hegel, womit er gar nichts am Hut hat, immer nachgesagt wird, wurde so eine Art Theorie der Creatio ex nihilo am Ende der Logik vertreten. Nun hat sich Marx weder 1843 noch später über empirisch-wissenschaftliche Zusammenhänge hinausgehend mit der Frage nach kategorialen Zusammenhängen im Allgemeinen auseinandergesetzt. Die Fragen, die bereits der Text von 1843 in Bezug auf sein Verständnis der Logik aufwirft, bleiben unbeantwortet. Der Vorwurf, Hegel verselbstständige Denkzusammenhänge gegenüber ihrer empirischen Grundlage, geht nämlich dort ins Leere, wo Hegel den Zusammenhang von Denkbestimmungen als solcher thematisiert, das heißt den Zusammenhang von Denkmitteln, Kategorien im Verhältnis zueinander. Es ist dies ein kategorialer, kein empirischer Zusammenhang und er bezeichnet die Theorieebene der Wissenschaft der Logik. Wenn aber Marx solche kategorialen Zusammenhänge dann später doch entgegen seiner 1843 geäußerten Behauptung in den realen Wissenschaften wiederfindet, dann stellt sich schon die Frage, wie kann das sein? Ist Hegels Unternehmen vielleicht doch weniger mystisch, als Marx meinte? Oder missversteht Marx sich selbst, wenn er meint, mit hegelischen Figuren in empirisch-wissenschaftlichen Kontexten operieren zu können? Ich kann diese Fragen hier nicht mehr beantworten. Das Weitere gehört, mit Marx zu sprechen, in die Kritik der hegelischen Logik. Kritik verstanden als kritische Aneignung im Blick auf die von Marx aufgeworfenen Probleme. Vielen Dank.